Abschnitt 1 aus Horacker. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. Horacker von Wilhelm Raabe. Erstes Kapitel. Einst war er sehr häufig auf den Gefilden Neuseelands anzutreffen, jetzt ist er erloschen. Den letzten, dessen man habhaft wurde, hat man ausgestopft und schätzt ihn als eine große Seltenheit, und wie ihn, den Vogel Kiwi, den letzten Vogel Kiwi, sollte man eigentlich auch den letzten Konrektor ausstopfen und als etwas nie Wiederkommendes verehren. Was wir an gutem Willen dazu zu bieten haben, geben wir gern her. Vielleicht liefern andere nachher das Stroh, den Draht und den Kampfer. Letzteren gegen die Motten. Denn was die Grillen anbetrifft, so wünschen wir dieselbigen uns selber zur Ausrottung vorzubehalten. Wir wünschen eine vergnügliche Geschichte zu schreiben und wenn wir jemandem das schuldig sind, so ist unser alter Herr, der letzte Konrektor, der Mann. Er ist immer gegen das Lügen gewesen, wenn's ihm heulend vorgetragen wurde, eine gute Schnurre dagegen wusste er schon selber mit Behagen ungemein glaubwürdig zu machen. Über das, was ihm aufgebunden wurde, hielt er selbstverständlich nicht Buch, doch sollen heimtückischer und frivolerweise andere Leute dann und wann Buch darüber gehalten haben, seine Kollegen zum Exempel, nicht bloß seine Schüler. Wenn wir nun den höchsten Berg der Gegend, wenig mehr als 1800 Fuß über das Meer sich erhebend, besteigen, so begreifen wir mit einem Rundblick nicht nur den Horizont, sondern auch die Grenzlinie, über die er, Eckerbusch, nie hinauskam, abgerechnet die 3 Jahre seiner Universitätszeit. Es ist eine Gegend, in der man schon mit erklecklichem Behagen geboren worden sein kann, eine recht schöne Gegend in der wirklichen Bedeutung des Wortes. Ein Fluss, der auch in Schillers Xenien seine Stelle gefunden hat, schlängelt sich in mannigfachen Windungen hindurch. Bergland wechselt mit Wiesen und Ackerfeldern und Wäldern anmutig ab. Ein großer und gleichfalls nicht unberühmter Wald tritt auf einer ziemlichen Strecke bis dicht an den Strom heran und dehnt sich gegen Westen weit über den Gesichtskreis hinaus. Viele Kirchtürme, um die herum sicherlich die dazugehörige Politik getrieben wird, sind zu erblicken, uns jedoch fesselt vor allem einer, spitzig, himmelanstrebend, schiefer gedeckt, uns fesselt ein Wetterhahn, nämlich der, welcher sich glänzend vergoldet auf diesem Turme dreht und zu dem der Konrektor Eckerbusch aus den Fenstern seiner Sekunda emporblickt, wenn er ganz genau wissen will, woher der Wind weht. Der alte Herr führt seit mehr denn 30 Jahren auch Buch über den Wind und ist für das Gemeinwesen eine geachtete Autorität in Witterungsangelegenheiten. Sorgliche Hausfrauen, die Sonnenschein zum Wäschetrocknen brauchen, pflegen zu ihm zu schicken. Ein Kompliment an den Herrn Konrektor Eckerbusch und ob es morgen wohl regnet? Und der Alte hat immer eine Antwort zur Verfügung. Und wenn es sich hernach herausstellt, dass er sich irrte, so ist er sicherlich niemals schuld daran, sondern stets der verfluchte Kerl zu Haparanda, Herne, Sand oder Konstantinopel, der wie gewöhnlich mit seinen meteorologischen Beobachtungen im Rückstand geblieben ist. Es muss schon weit gekommen sein, ehe von der Wissenschaft dem Wetter selbst die Schuld an der Irrung aufgeladen wird. Doch die Sonne liegt auf der Landschaft, während wir auf dem Gipfel des oben gemeldeten Berges stehen und uns umschauen. Wenn dann und wann ein kurios geformt und gefärbt Wolkengebilde über das Blau gleitet und seinen Schatten auf das Grün wirft, so kann das nur den Reiz des guten Tages erhöhen. Wir nehmen eine behagliche und jedwedem Erdending wohlgefällige Stimmung mit bergunter Und das ist es gerade, ja, ist es einzig und allein, weshalb wir uns eben so hoch, ganze 1800 Fuß hoch, über der Menschenhäupter und Hausdächer erhoben. Wir steigen bergab und zuerst durch dichtes Haselbuschgewirr. Wir haben vorsichtig, die Zweige zur Seite zu biegen, dass sie uns nicht in das Gesicht schlagen. Oh, und wir erinnern uns deutlich der Zeit, da der Konrektor Eckerbusch hier im Busch saß und sich ganz etwas anderes schnitt als Pfeifen. Denn als er seinen Abschied nahm, wurde er längst nicht mit vollem Gehalt pensioniert. Durch den Hochwald geht unser Weg über reinliche, schöne Waldwiesen, durch ziemlich schmutzige Dörfer, bis uns ein letzter, verwachsener und auch sonst nicht ohne Beschwerde zu erklimmender Hohlweg auf den Rand eines schroff abfallenden Abhangs bringt, unter welchem der Fluss rasch und lebendig dahinschießt und das einzig Langsame auf und an ihm das Schiff ist, das langsam kläglich zu Berg kriecht, geschleppt von den keuchenden Gäulen auf dem steinigen Schifferpfade. Der Hohlweg läuft nun rechts ab, im Zickzack den Hügel hinab, geht in einen Feldweg über und führt uns zu einem anderen Dorfe, dicht am Strom gelegen. Da haben wir die Fähre und den Fährmann und schwimmen auf dem Wasser. Zwei eben dem Knabenalter entwachsende und ihren Röcken und Hosen anscheinend spargelhaft über Nacht entwachsene Jünglingsmenschen, Obertertianer oder Untersekundaner jedenfalls, fahren mit über und der eine spricht zum anderen. »Du, Karl, ich weiß einen, der wird sich heute über 4 Wochen wundern.« »Na, mein Alter, naturellement. Trotz allem Büffeln und Ochsen ist das Vierteljahr durch kein Tag alle geworden, an dem er nicht behauptet hat, ich stänke vor Faulheit.« lass ihn mich nur erst mal nach diesen großen Ferien heute über 4 Wochen riechen. Wenn er sich da nicht die Nase zuhält, so hat er sicher einen borstigen Schnupfen. Das andere Ideal einer zärtlichen Mutter, das sich so lang als möglich auf einer Bank des Fahrzeuges hingepflegelt hat, antwortet gar nicht im unendlichen Genuss des Daseins. Nur durch ein grunzendes Gestöhn gibt es seiner Billigung und seinem Behagen Ausdruck. Die großen Ferien, die Hundstagsferien, haben ihren Anfang genommen. Die beiden holden Knaben kehren mit ihren grünen Botanisierkapseln und Turnäxten vom ersten freien Ausflug in die himmlische, rand- und bandlose Natur unter das väterliche Hausdach zurück. Und ach, was gäbe man darum, wenn man in der Haut und den Gefühlen eines der zwei Lümmel steckte? Am liebsten steckte man in den Gefühlen und Häuten beider. Denn wer hat je der Lebensseligkeit genug gehabt, wenn sie ihm mit vollen Löffeln geboten wurden. Machen wir wenigstens so rasch als möglich die genaue Bekanntschaft des letzten Konrektors, Dr. Werner Eckerbusch. Die guten Gelegenheiten gehen alle vorbei und kommen selten wieder. Die guten Tage in dieser Welt gehen alle hin und in dem Augenblick, wo wir die Hand auf den alten Eckerbusch legen, nähern sich auch diese Hundstagsferien bereits wieder ihrem Ende und ist die Stimmung des Knaben aus dem Kahn durchaus nicht mehr die nämliche, die sie vor 4 Wochen war. Zweites Kapitel. Nun bilden sich die Leser ganz andere Dinge ein als in dieser Geschichte, die der Geschichtsschreiber geistig sehr miterlebte, vorkommen werden. Da wird den Fenstern von 1000 Leuten gegenüber ein neues Haus gebaut. Alle 1000 Leute werden den Bau vom Ausheben der Kellerräume bis zum Einsetzen der letzten Glasscheibe mit Interesse verfolgen. Aber 999 von den 1000 werden nur sagen, »Das Haus gefällt mir« oder »Das Haus hat meinen Beifall nicht. Jedenfalls aber, das gäbe eine Wohnung für mich. Da könnte ich mein Sofa, meine Bibliothek, meine Schränke aufstellen und die Aussicht ist auch ganz hübsch. Und unter den 1000 ist einer, der wird sich und das Schicksal in ruhigem und etwas melancholischem Nachdenken fragen, was alles kann in diesem neuen Haus passieren?« Dieser eine sieht aus seinen wohlgezimmerten vier Pfählen in die noch leeren Fensteröffnungen, die Zimmermannsarbeit und Maurerarbeit da drüben hinein, lehnt die Stirn an seine Fensterscheibe, die dünne Glaswand, die ihn von dem drüben trennt, und denkt an Geburt, Leben und Tod, an die Wiege und an den Sarg, und für diesen einen schreiben wir heute und haben wir immer geschrieben. Wir wünschen uns aber viele Leser. Es hat also 66 und ein halb geschlagen, der Norddeutsche Bund ist gegründet worden und der letzte Konrektor ist ein mit der weltgeschichtlichen Wendung vollständig einverstandenes Glied des Norddeutschen Bundes. Zwei seiner früheren Schüler sind unter den Preußen bei König Grätz gefallen, einer unter den Hannoveranern bei Langensalza und einer, ein arger Schlingel, aber sonst ein guter Junge, verscholl bei einem Angriff ungarischer Husaren in der Schlacht von Custozza. Dieser arme Schelm hat mich oft genug und bestienhaft genug bis zum durch die Decke springen gebracht, und ich habe ihm oft genug mitgeteilt, dass er ein Nagel zu meinem Sarge sein werde, und nun ist's mit ihm so gekommen. Lieber Himmel, am Ende ist das doch das Einzige, was ich ihm nicht verzeihen werde, denn nun zwingt er mich, mich dann und wann sogar im Traume mit ihm zu beschäftigen, pflegt der alte Eckerbusch zu sagen. »Das hab ich wenigstens fertiggebracht«, sagte der Kollege oder vielmehr Halbkollege Windwebel, »in meinen Träumen hab ich Sie mir bis dato vom Leibe gehalten.« »Ja, Sie haben auch eine junge Frau, Kollege«, sprach der alte Konrektor. Es war ein merkwürdiger Monat, dieser Monat Juli des Jahres 1867. Es war erstaunlich, was alles sich in der Welt ereignete und aufdringlich von der schon so konfusen Menschheit verlangte, in Obacht genommen und in Überlegung gezogen zu werden. In Paris befand sich die Weltausstellung im Gange und Louis Napoleon, der Dritte seines Namens, tat noch immer, als ob ihm ungeheuer leicht und so recht seelenvergnügt zumute sei, obgleich eben Max von Mexiko zu Querétaro vom schlimmen Juarez erschossen worden war. In den Chignons der Damen wurden die Gregarinen entdeckt und Santa Anna, weil ein Präsident der Republik Mexiko starb, auch in diesem Monat. Es versammelte sich zu seinen Vätern Heinrich, der 67. regierender Fürst des Fürstentums Reuß, jüngere Linie. Gerard trauerte. Es verschied König Otto von Griechenland, doch blieb es unklar, ob Athen trauerte. Jedenfalls legte man keine Trauer in Deutschland an, als Thurn und Taxis sein 400-jähriges Postprivilegium niederlegte. Viele Bücher, Broschüren und so weiter erschienen immer noch über den Krieg von 66, doch das größte Wunder sollte gegen den Schluss des Monats eintreten. Die Türken erschienen am Rhein. Sultan Abdul Aziz besuchte den König Wilhelm zu Koblenz. Nun hätte man denken sollen, dass alles dieses und noch vieles andere nicht aufgezählte vollkommen hingereicht hätte, die eben von uns vom hohen Berge aus überschaute Gegend hinreichend zu beschäftigen, aber im Gegenteil. Die Gegend kümmerte sich nicht im geringsten um die Pariser Weltausstellung, den Kaiser Napoleon III., den Kaiser von Mexiko, den Fürsten von Reuß-Schleiz, den Präsidenten Santa Anna und den König Otto von Griechenland. Die Gegend kümmerte sich nur um Horaka. Horaka grassierte in der Gegend. Der Konrektor Eckerbusch aber ging am Donnerstag, den 25. Juli, also am Tage nach dem türkischen Einfall, mit dem Oberlehrer Dr. Neubauer nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr in seinem Hausgarten auf und ab. Wir sind darin, mitten kurz in mediis rebus, wie die Lateiner sagen, und wir haben's zu tun mit den Lateinern. Oh, um unsere verschwitzte Gelahrtheit! Wir, die wir im Schweiße unseres Angesichts unser literarisch Brot essen, wissen, was es heißt, etwas gewusst zu haben. Ende von Abschnitt 1.